schlüpfen kann. Warum ist es euch so wichtig, uns als Hirnlos hinzustellen? Ein altes deutsches Sprichwort sagt, nur die trockene Hunde melden, wenn Lügen die letzten Mittel sind, die euch noch bleiben. Wissen wir, dass ihr am Boden liegt, wenn Lügen die letzten Mittel sind, die euch noch bleiben. Wissen wir, wir haben schon gesiegt. Verdammten Heuchler, nehmt ihr euch bitte schön das Recht, über uns zu urteilen, wer hier gut ist und wer schlecht. Wahrheit kann man nicht verbieten, habt ihr das denn wirklich geglaubt? Alles nur eine Frage der Zeit, bis das Volk dieses Spiel durchschaut. Wenn Lügen die letzten Mittel sind, die euch noch bleiben, wissen wir, dass ihr am Boden liegt. Wenn Lügen die letzten Mittel sind, die euch noch bleiben, wissen wir, wir haben schon gesiegt. Wenn Lügen die letzten Mittel sind, die euch noch bleiben.